Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Stephen R. Covey, Der achte Weg. Mit Effektivität zu wahrer Größe. Aus dem Englischen von Ingrid Proskill.